Im Laufe jenes turbulenten Jahres wuchs der Druck auf Petrosino und Commissioner Bingham. Die Tribune forderte die zügige Abschiebung von Italienern mit dem Argument, alle anderen Maßnahmen seien gescheitert und dies sei die einzige Hoffnung für die Zukunft. Immer noch verhaftete das Italian Squad ständig Mitglieder der Black Hand und vergraulte andere aus der Stadt. Doch für jeden gefangenen Ganoven schlossen sich dem Bund offenbar drei neue an. Am 20. August nach einer neuerlichen Welle der Gewalt schritt General Bingham zur Tat. Zur Überraschung ganz New Yorks degradierte er zwei Detectives des Italian Squad, Frank Bonanno und Felix De Martini, und kürzte ihr Gehalt von 2.000 auf 1.400 Dollar jährlich. »Ich will, dass die Polizei diese Fälle abschließt«, erklärte der General der Presse, »und wenn ich rauskriege, dass bei den Ermittlungen geschlampt wurde, rollen Köpfe.« Bonanno und De Martini wurden als Zivilfahnder in die Bronx abgestellt. Sie hatten zu Petrosinos besten Männern gehört. Dennoch war Bingham bemüht, seinen Rückhalt für seinen Verbündeten zu unterstreichen. »Glauben Sie aber bloß nicht, dass ich meine Leute schlecht machen will«, stellte er gegenüber Journalisten klar. »Lieutenant Petrosino und sein Italian Squad leisten hervorragende Arbeit.« Allerdings räumte er auch ein, dass der Erfolg des Squad zu Problemen geführt hatte. Die Detectives waren in den Italienervierteln so berühmt, dass man sie überall erkannte, was ihre Ermittlungen behinderte. Gleichzeitig blieben die Viertel, in denen der Bund florierte, für nicht-italienische Cops fremd und unzugänglich. No-Go-Areas für das NYPD, sozusagen. Sogar der in Amerika so heilige Baseballsport wurde von der Plage infiziert. Am 18. August 1907 kam Frank Chance, Manager und Kapitän der Chicago Cubs, zum Spiel gegen die New York Giants ins Stadion Polo Grounds in Upper Manhattan. Dort erwartete ihn ein Brief, an dessen Ende eine knochige Hand mit klauenartigen Fingern gezeichnet war. »Sehr geehrter Herr«, stand darin, »Ihre Mannschaft darf diesen Jahr 1907 nicht wieder Meisterschaft von New York wegnehmen. Wenn Sie diesen Jahr nicht Giants ersten Platz gewinnen lassen, kommt hinterher Bande von Black Hand zu Besuch. Wir nehmen Bomben gegen ihre Spieler auf Zugwrack. Wir sind verrückt nach Giants. Ihre Black Hand.« Die Polizei vermutete hinter der schlechten Grammatik sofort einen Giants-Fan, der sich als halbgebildeter Italiener ausgeben wollte. Zum Bedauern der Giants-Fans scheiterte der Versuch auf ganzer Linie. Die Giants beendeten die Saison als Tabellenvierte mit großem Rückstand auf die erstplatzierten Cubs. Einige Monate später erhielt George Napoleon Knapp Rucker, Starpitcher der Brooklyn Super Bays, die späteren Brooklyn Dodgers, einen Brief, der ihm vorwarf, Spiele absichtlich zu verlieren und ihm mitteilte, er werde demnächst ermordet. »Der Vorwurf ist lächerlich«, kommentierte der Manager des Teams. »Trotzdem, dem Pitcher wird das nicht helfen.« Tat es auch nicht. Bei seinem ersten Spiel nach dem Brief, am 17. August gegen die Cincinnati Reds, schlugen ihm die gegnerischen Hitter die Bälle nur so um die Ohren. Brooklyn verlor 5:0.